Damit haben wir es 8 Uhr und 6 Minuten, 6 Minuten nach um 8. Im Studio kann ich Bernd Kammler vom Arbeitskreis Bürger für Beilenstedt begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Kammler. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier bei Ihnen sprechen zu können. Ja, und zwar über den geplanten Grauwacke-Steinbruch in Beilenstedt. Dort soll auf einer Fläche von über 86 Fußballfeldern künftig oberhalb der Lungenklinik Grauwacke, also im Prinzip ganz normaler grauer Stein, abgebaut werden. Dagegen macht sich der Arbeitskreis Bürger für Beilenstedt stark. Herr Kammler, wie wahrscheinlich ist der Grauwacke-Abbau dort in diesem jetzigen Wald? Ja, dazu möchte ich ganz kurz auf den Stand eingehen, der gegenwärtig vorliegt. Wir hatten 2005 und 2007 die Möglichkeit, als Bürger in der Stadt, also im Rathaus, Einsicht zu nehmen in den Regionalentwicklungsplan, der dort ausgelegt wurde. Zu diesem Regionalentwicklungsplan hat sich der Stadtrat Beilenstedt eindeutig positioniert, sowohl 2005 wie 2007. Die entsprechende Antwort war: Der Steinbruch Beilenstedt an den Rehköpfen wird abgelehnt. In gleicherweise tat das der Bürgermeister, der damalige Herr Schneider, und natürlich schloss sich die Verwaltung der Stadt an. Heutzutage haben wir inzwischen einen anderen Bürgermeister, Herr Dr. Knoppig, der auch seinen Standpunkt da eindeutig der Öffentlichkeit vorgestellt hat in einem Zeitungsartikel, der auch richtungweisend für die weitere Arbeit sein wird. Ja, nun stehen die Zeichen aber dennoch auf Steinbruch. Das heißt, das Gebiet ist als Vorranggebiet im Regionalentwicklungsplan vorgesehen für den Bergbau. Regionalentwicklungsplan heißt im Prinzip, ja, ist eine Art Strategiepapier von öffentlichen Verwaltungen, wo festgeschrieben wird, welche Straßen wo langlaufen etc. pp. Und auch solche Gebiete festgesetzt werden. Wie kam es dazu? Ja, dazu muss gesagt werden: Am 2. September dieses Jahres war die entscheidende Abstimmung über diesen Sachverhalt in der Regionalversammlung/Regionalausschuss in Quedlinburg, wobei ein ganz knapper Ausgang zu verzeichnen war. Die Befürworter des Steinbruchs siegten mit 7-6 Stimmen, ein Abstand, der eigentlich zu denken geben sollte. Es haben sich Vertreter einer ganzen Reihe von Orten positioniert, haben ihren Standpunkt in der Diskussion dargeboten. Ganz besonders möchten wir hervorheben, dass den Einsatz vom Bürgermeister Schöne aus Harzgerode, der beantragt hatte, diesen Punkt Steinbruch Beilenstedt aus dem Regionalentwicklungsplan, aus dem Paket herauszunehmen. Das ging nun leider nicht, weil die Abstimmung, wie ich eben schon sagte, mit 6-7 dann verlief. Darüber ist die Empörung der Beilenstedter Bürger sehr groß. Es waren ja sehr viele Bürger aus Beilenstedt selbst bei der Abstimmung zugegen und haben mit Transparenten zum Ausdruck gebracht: Wir sind nicht einverstanden mit dem, was man uns hier zumutet. Sie sagten gerade, es wurde im Paket darüber abgestimmt. Ist das vielleicht auch ein Kniff, um da eine ungeliebte Entscheidung durchzubekommen? Sicher ist das eine Möglichkeit, Schwierigkeiten zu umgehen. Und ich denke, in dieser Richtung war es auch angedacht. Was befürchten Sie, wenn der Steinbruch kommt? Ja, dieser Steinbruch Rehköpfe bringt vieles mit sich. Man muss erst mal sagen, zunächst, der Steinbruch, das Gebiet des Steinbruchs ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes Harz und nördliches Harzvorland und des Naturparks Harz und ist gelegen im Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung und im Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems. Das sagt eigentlich schon vieles. Vieles wird also in eingeschränkter Form nur noch möglich sein. Und wir finden das also in dieser Form nicht in Ordnung. Was befürchten Sie konkret für den Fall des Abbaus für die Natur und für den Tourismus? Darf ich erstmal vielleicht noch anknüpfen? Selbstverständlich. Ich meine, es wird vieles in der offiziellen Darstellung heruntergespielt und verniedlicht. Manches verdreht bzw. falsch dargestellt aus unserer Sicht. Offiziell wird immer geredet von einem Steinbruch von ca. 60 Hektar. Genau genommen sind es aber, und das weist der REP Seite 19 aus, 67,6 Hektar. Das sind fast 10 Hektar mehr, ein bedeutender Unterschied. Offiziell wird gesprochen vom Steinbruch Ballenstedt an den Rehköpfen. Die Bezeichnung hat aber in der Bevölkerung falsche Vorstellungen geweckt. Man dachte, das ist weit weg. Das ist nämlich der südlichste Punkt dieser Sache. Wichtig für die Ballenstedter und der Leute der Umgebung war, wo ist der nördlichste Punkt. Richtig wäre gewesen, den Steinbruch so zu benennen, also Steinbruch am Kaufberg. Und jeder hätte gewusst, das ist der Berg oberhalb der Lungenklinik in Ballenstedt. Was befürchten wir? Wir befürchten sehr vieles, und das kann man mit einmal gar nicht in Komplex abhandeln. Das sind viele Details. Zum einen meine ich, dass Ballenstedt von jeher auf Tourismus und Fremdenverkehr eingestellt war. Früher hieß das Kurbetrieb. In den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts gab es in Ballenstedt Kur- und Fremdenlisten. 1926-27 heißt es darin, Ballenstedt ist von weitesten Kreisen des In- und Auslandes anerkannt als Luftkurort ersten Ranges. Was wir befürchten, diese Situation, die sich ja dann auch über einen größeren Zeitraum fortgesetzt hat. Wir hatten Kurkonzerte in Ballenstedt, ein Musikpavillon. Wir haben nach wie vor ein umfassendes Netz von herrlichen Wanderwegen. Und das wurde auch fortgesetzt in den folgenden Jahren. 1890 hatten wir 100 Kurgäste. Entschuldigung, 1000 Kurgäste. Im Jahre 1911, auch im Jahre 1913, hatten wir inzwischen 4000 Kurgäste. Krieg, Ostzone und DDR-Zeiten ließen zwar den Fremdenverkehr nicht ganz untergehen, er verlief auf Sparflamme, aber nach der politischen Wende 1989 wurde in Ballenstedt wieder voll auf Tourismus gesetzt. Das ist auch gelaufen. Wir haben gegenwärtig 60.000 Übernachtungen in der Stadt zu verzeichnen, wie ich vom Fremdenverkehrsverein als Auskunft erhielt. Im Jahre 2007 war das. Diese Fakten durften also Beleg dafür sein, dass der Tourismus wohl das Hauptstandbein der Wirtschaft unserer Stadt ist und zu befürchten ist, dass mit dem Regionalentwicklungsplan dieses Hauptstandbein für Ballenstedt einfach weggeschlagen würde. Warum? Weil unter diesen Umständen der Besucherstrom in Ballenstedt nachlassen oder verebben würde, weil viele davon betroffen sind. Ich denke an die Touristen, die Quartier genommen haben im Schlosshotel Großer Gasthof und ihre Selketalwanderung machen wollen. Ich denke auch an die Leute, die in der früheren Jugendherberge dem Erholungs- und Bildungszentrum Träger Soziale Dienste Sachsen-Anhalt dort Unterkunft finden für längere Zeit. Schulklassen, Touristikgruppen sind das, deren Hauptwanderziel auch das Naturschutzgebiet Selketal ist. Und Sie befürchten, dass die wegbleiben könnten, weil zum einen der Wald nicht mehr da ist im Abbaugebiet, ja, und zum anderen, ja, was hängt denn da noch mit dran? Wenn irgendwo Stein abgebaut wird, dann staubt's. Richtig, und das würde uns ganz besonders stark treffen. Zum einen ist diese Standortwahl des Steinbruchs bei Ballenstedt eben aus diesem Grund nicht in Ordnung, weil sich beispielsweise beide Krankenhäuser der Stadt in nächster Nähe zum Steinbruch befinden. Es sind nur 1200 Meter Abstand und durch die Hauptwindrichtung aus Südwest, wie es bei uns hier am Harzrand üblich ist, wird der Gesteinsstaub zunächst über die Krankenhäuser gehen und dann sich über die Stadt dann ausbreiten, über der Stadt ausbreiten. Außerdem ist ja so ein Tagebau, 50 Meter tief soll er wohl werden, so ein Tagebau auch immer noch ein Eingriff in den Grundwasserhaushalt einer Region. Befürchten Sie Konsequenzen und auch Auswirkungen auf Gewässer in Ballenstedt, beispielsweise Kunstteiche? Ja, also auf jeden Fall ist das zu befürchten. Der Wasserhaushalt des Waldbereiches wird erheblich gestört. Und nach dem Programm, das man vorhat, soll ja die Entwässerung des Steinbruchs über den Kunstteichbereich gehen. Das wird natürlich zu einer erheblichen Belastung dieses Gewässers führen. Und die Leute, die den Kunstteich noch genutzt haben, um hier zu baden, obwohl es kein offizieller Badeteich ist, würden dann ausbleiben. Außerdem sind die Angler, die dort ihren Standort haben, auch sehr gehandicapt. Es ist fraglich, ob sie weiter dort den Standort betreiben können. Die Befürworter des Steinbruchs führen ja nun auch immer an, dass es in Rieda schon seit vielen Jahren einen Grauwackerabbau gibt und es da keine Probleme mit Tourismus, Wasserstand etc. pp. Gab. Halten Sie das für gerechtfertigt? Gerechtfertigt ist es insofern nicht, weil man beide Steinbruchbereiche nicht miteinander vergleichen kann, von der Wertigkeit. Der Steinbruch Rieda befindet sich im Eulenbachtal am Spiritusholz und war für den Tourismus relativ wenig bedeutsam. Weiterhin liegt er etwa auf der Mitte zwischen Ballenstedt und Rieda und die Staubentwicklung breitet sich in Richtung Harzvorland auf die Ackerflächen davor aus und würde weniger Beeinträchtigung bringen. Dagegen der Steinbruch Ballenstedt an den Rehköpfen ist ein vorrangiges Tourismusgebiet. Es ist die Wanderstrecke Richtung Selketal. Es gibt nicht nur einen Weg dorthin, es gibt eine ganze Reihe Wege dorthin, die durch den Steinbruch unterbrochen, also abgeschnitten werden, beziehungsweise berührt werden. Zum anderen muss man auch auf die große den Steinbruch umgebende Störzone denken, wo dann beispielsweise entsprechende Schilder stehen werden. Beispielsweise, Achtung, kein Wanderweg, das Betreten ist für Unbefugte verboten oder ähnliches, weil ja durch die Sprengungen dort Probleme zu befürchten wären. Tja, das dazu. Ja. Ich möchte auf einen Punkt vielleicht, der jetzt noch nicht angesprochen würde, noch eingehen, wenn ich darf. Die vorgesehene Standortwahl würde also vor allen Dingen die beiden Krankenhäuser der Stadt sehr stark belasten. Beide befinden sich in direkter Nachbarschaft zum Wald und in der Nähe zum Steinbruch. Diese 1200 Meter sind kein Abstand. Trotz moderner Sprengmethoden ist der Lärmpegel wohl nicht völlig auszuschalten. Vor allem wird, wie in der Nähe des Steinbruchs Rieda beobachtet, die Druckwelle und die Staubentwicklung zu einer großen Belastung werden. Feinstaub würde sich von den Bergen herunter in Hauptwindrichtung unseres Gebietes ausbreiten, zunächst über die Gesundheitseinrichtungen und dann über die Stadt. Ich möchte dazu sagen, am 27. September dieses Jahres lud die Lungenklinik Ballenstedt mit dem Träger Neinstädter Anstalten zum 11. Deutschen Lungentag ein. Das tadellose äußere Bild der Gebäude und die moderne technische Einrichtung zeigen, dass hier in den letzten Jahren viel an Investitionen getätigt wurde. Die vielen Besucher konnten sich überzeugen, dass vor Ort alles Denkbare für die Patienten getan wird. Die Lungenfachklinik wurde 1902 als Sanatorium Dr. Rösell an dieser Stelle errichtet, weil gerade hier die grüne Lunge des Waldes besonders wirksam werden konnte. Ja, erinnert daran, Bayern steht als Luftkurort, wie es ja damals schon der Fall war. Haben denn die Neinstädter Anstalten als Träger der Lungenklinik schon Stellung bezogen? Zum Lungentag wurde gesagt, dass man die Absicht hat, den Landrat des Landkreises Harz einzuladen, um mit ihm ausgiebige Gespräche zu dieser Situation durchführen zu können, um informiert zu werden, was kommt auf die Klinik zu. Sie wissen, reine Luft, das ist die Voraussetzung für solch eine Lungenklinik. Das Hauptkriterium, dass eine Lungenklinik an solcher Stelle also existieren kann. Das gute Motto des Lungentages beispielsweise, reine Luft, gesunde Lunge, erschien allerdings mit Blick auf die Zukunft der Klinik wie eine Farce. Und dagegen protestieren Sie. Was haben Sie denn bis jetzt erreicht? Wenn ich daran denke, wie das Echo in der Bevölkerung ist, wir als Arbeitskreis Bürger für Ballenstedt haben die Bevölkerung informiert, was auf sie zukommen kann, und die Anzahl der Stimmen, die sich für den Wald aussprechen, gegen einen Steinbruch, ist sehr groß geworden. 4.200, das hat Gewicht. Das ist eine bedeutungsvolle Zahl und das kann man nicht einfach beiseite schieben. Ich denke, wenn man, wie ich, gesehen hat, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, bei den Sammlungen auf der Straße und von Unterschriften und bei der Sammlung auf vor den Märkten, habe ich erfahren, wie explosiv wirklich die Stimmung ist. Und das wird weitergehen. Der Kampf wird noch nicht aufgegeben. Haben Sie überhaupt noch Einflussmöglichkeiten, diesen Steinbruch, diesen Grauwackerabbau in Ballenstedt zu verhindern? Gibt es da noch Mittel und Wege? Man muss sehen, dass die Unterlagen, das Abstimmungsergebnis, Abstimmungsergebnis ist von Quedlinburg, natürlich nach Magdeburg geschickt wurden, an das Ministerium für Kultur und Umwelt, und dort für etwa 2 Monate lagern, aber nicht untätig lagern, sondern gewälzt werden für das Genehmigungsverfahren. Und innerhalb des Genehmigungsverfahrens sind noch manche Möglichkeiten offen. Man kann zum Beispiel über den Petitionsausschuss des Landtages gehen, und um als Bürger auch seine Einwände vortragen zu können, warum man gegen solch einen Steinbruch ist, der das Leben, die Infrastruktur unserer Stadt, die auf Tourismus ausgerichtet, sehr bedroht. Das heißt, Sie haben also wirklich noch Möglichkeiten. Würden Sie in letzter Konsequenz auch klagen? Natürlich ist diese Sache nicht ganz auszuschließen. Aber man muss dabei natürlich sehen, dass es ja auch mit Kosten verbunden ist, und darüber muss noch beraten werden. Ich kann mich jetzt also hier noch nicht definitiv festlegen. Beim gegenwärtigen Stand der Dinge, ohne Einsprüche etc. pp., wann würde der Abbau beginnen? Nach dem Regionalentwicklungsprogramm ist vorgesehen, im Jahre 2010 mit der Erschließung des Steinbruchs an den Rehköpfen zu beginnen. Daneben läuft zunächst der Steinbruch Rieder weiter. Er soll etwa bis 2020 betrieben werden, also noch 12 Jahre. Und nach unseren Einschätzungen sind noch genügend Abbaumöglichkeiten dort vorhanden. Wenn ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen möchte, wenn ich sage, okay, das, was der Arbeitskreis Bürger für Ballenstedt tut, und zwar sich gegen den geplanten Grauwackerabbau in Ballenstedt stark zu machen, wo kann ich mich hinwenden, wo finde ich Sie? Wir haben einen Flyer herausgegeben, auf dem verzeichnet ist, dass unser Arbeitskreis Bürger für Ballenstedt ein Postfach eingerichtet hat mit der Ziffer 1141 in 06489 Ballenstedt. Dort kann man sich melden und dann Kontakt mit uns aufnehmen. Wir würden Sie dann entsprechend informieren und den Kontakt zu Ihnen suchen. Gibt es noch weitere Infoveranstaltungen in den nächsten Wochen, Monaten, an denen Sie teilnehmen werden oder die Sie vielleicht ausrichten? Das ist nicht ausgeschlossen. Sicherlich ist noch manches in Planung, aber ich kann jetzt konkret noch nicht darauf eingehen. Man erfährt sicherlich dann auch ja, aus Rundfunk und Zeitung von Ihren Aktionen. Das ist richtig. Dann entsprechend. Wir haben uns ja schon mehrfach gemeldet in der Mitteldeutschen Zeitung und in der Volksstimme und werden das auch weiter tun. Auch die Leserzuschriften sind in dieser Hinsicht sehr wirksam, denke ich, um die Information für die Menschen durchzuführen. Herr Kammler, in Sachsen-Anhalt schreibt man sich immer mehr den Umweltschutz auf die Fahnen. Und zwar hat das Umweltschutzministerium oder das Ministerium für Umwelt ein Umweltschutzpapier im Landtag vorgestellt. Geht das denn zusammen, wenn man sagt, man ja, schreibt zum einen feste Werte für den Umweltschutz fest und baut dann Grauwacke in Ballenstedt ab? Ja, wenn ich dazu Stellung nehme, muss ich sagen, irgendwie läuft hier etwas zuwider. Ich freue mich darüber, dass die CDU dieses umweltpolitische Grundsatzpapier in die Diskussion im Landtag eingebracht hat und solche Gedanken in den Vordergrund stellt, die auf Klima- und Umweltschutz bezogen sind. Die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind ein Grundanliegen der Christdemokraten. Das ist in Ordnung und das ist vollinhaltlich zu unterstützen, wie das CDU-Diskussionspapier im Landtag vom 15. September. Die 14 Thesen, die eingehen auf solche Dinge. Man sollte auf touristische Wohlfühlräume im Land Sachsen-Anhalt achten und sie nicht gefährden. Und wo eingegangen wird auf beispielsweise auf die Frage, wie können wir mehr Touristen nach Sachsen-Anhalt holen. Eine ganz wichtige Sache, um auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus hinzuweisen und sich mit dieser Sache auch auf politischer Ebene auseinanderzusetzen. Interessant fand ich auch in der MZ den Artikel vom 11.10. dieses Jahres, das Waldsterben ist teurer als die Finanzkrise. Nach einer EU-Studie wurde ermittelt, dass durch das Abholzen der Wälder in der gesamten Welt jährlich 2,5 Billionen Dollar an Naturkapital verloren gehen. Die Finanzkrise brachte dagegen einen Schaden von etwa 1,5 Billionen Dollar, lag also noch unter dieser Sache Waldsterben, Abholzen von Wäldern. Die Verluste, die beim Schlagen von Wäldern auftreten, beruhen auf dem Schwund kostenloser Dienstleistungen der Natur, wie eben der Bereitstellung von Trinkwasser und sauberer Atemluft oder der Aufnahme von Treibhausgasen. Das ist sehr wichtig. Und dieser Sache sollten wir uns nicht verschließen. Ich bin mit Leib und Seele Ballenstädter und ich bin eben dagegen, dass das Kernstück unseres Ballenstädter Waldes geopfert werden soll. Und meine auch, man sollte eben bedenken, dass ein Regionalentwicklungsplan nur dann erfolgversprechend sein kann, wenn er die Lebensvorstellungen breiter Bevölkerungskreise nicht unbeachtet lässt. Das hier zur Mahnung. Daran sollte man auf jeden Fall denken. Vielen Dank, Bernd Kammler vom Arbeitskreis Bürger für Ballenstedt.